Am 22. Dezember gab es im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Veranstaltung zu Ehren der Fußballspielerinnen, die beim FIFA-Frauen-World-Cup unter 20 2016 triumphiert und dadurch dem Vaterland Ehre gemacht hatten. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des staatlichen Sportkomitees, Ri Ilhwan, Abteilungsleiter des SETKA der PDAK, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Bereiches Sport, die Fußballspielerinnen und Trainer, die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang. Auf der Veranstaltung gab es eine Gratulationsansprache. Im Anschluss daran wurden die Reden gehalten, in denen die Entschlüsse gefasst wurden. Nach der Veranstaltung gab es einen Gratulationsauftritt der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend.